Geh im Reissack, nur für den Dienstgebrauch. Datum 22. August, Jahr 25. An den Direktor für sein Geheimfach. Vom Stationschef in Berlin, wo die Drähte glühen, betreff Ricky Althöfer. Es wird Action gemacht. Nur für dich. Konflikt ist nie erloschen, das Schicksal verrückt. Der Hauptangreifer, ein Phantom, ein Wahn. Luigi Althöfer, Raraffmann. Doch seine Zelle ist geschlossen, vergittert, versteht. Doch die Angriffe geschehen, sein Befehl wird gezählt. Ein Netzwerk da draußen, diszipliniert. Das tut, was der alte Gefangene befahl. Nur für dich. Luftwaffenjet auf verrücktem Geleit, atomare Ladung, ein spektakulärer Verlauf, riss die Zwillinge aus ihrem Leben heraus. Nach Deutschland ein Leben ausradiert, nicht mehr echt, eine 40-jährige Jagd, ein bitterer Recht. Aktuelle Lage, kritisch die Stund, ein Kriegsszenario am Provogrund. Doch nicht nur die Zwillinge sind hier in Gefahr, sondern der ganze Ricky Spatzenclan klar. Harry, Ricky und Merrick, sein Vibe, kämpfen ums Überleben, voll Angst und voll Streit. Gefahrenbewertung, kritisch steht hier. Ein Netzwerk, das funktioniert für ihn hinter Gittern. Die Informationslage, ein Zirkus schwer, mit Alien-Geraune um uns her. Alpha Centauri, Felspatzen in dieser Bredouille, wie Herbert, in dieser schrecklichen Schmach. Das sind die Waffen der Feindbereitschaft. Nur für dich.